Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallihallo, herzlich willkommen zum Kostverfechter-Podcast. Es gibt ihn doch. Ja, endlich wieder. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass uns gar keiner E-Mail geschrieben hat, ob wir uns nicht getrennt haben. Ja. Ja. Oder ob mich halt einladen will zu einem Date oder so. Meine Stimme so erotisch klingt im Podcast, finde ich. Oder? So rauchig. Du wirst dann doch selber gar nicht da. Nein, das stimmt. Ja, ich höre mich halt nicht gern selber reden. Ja, also, was ist passiert? Folge 19. Ja, was ist aber passiert? Warum hat es jetzt so lange einen Podcast gegeben? Es hat einen riesen Crash gegeben. Nicht nur einen Börsencrash, nein, es war ein Servercrash. Ja. Ziemlich bescheidene Situation. Die Server haben uns quasi, also wir haben es jedenfalls nicht mitgeschnitten, dass die uns abgeschnitten haben. Wir haben unsere ganzen Inhalte einfach gelöscht. Plus Mail-Account, plus Website, zwei Stücke davon und war wieder eine sehr blöde Situation, aber wir hoffen... Es gab technische Probleme sozusagen. Bis hier. Aber ich finde, wir haben das innerhalb kürzester Zeit, wie lange haben wir jetzt keine Ahnung, einen Monat circa, länger, oder? Länger. Haben wir uns resettet und die zwei wahren Fans, die wir haben, die sind bestimmt nur dabei. Ja. Ja. Du und ich. Und unsere beiden Mütter, ich weiß nicht. Hallo Bettina. So, Thomas, welches Thema geht's jetzt? Was haben wir uns jetzt? Folge Nummer 19, habe ich schon gesagt. Ja, aber um welches Thema geht's? Die Folge 19 ist kein Thema. Ja, aber es ist die Nummer 19 halt einfach. Ja, das möchte ich mal erwähnen. Ja, okay. Muss man sich das Thema erwähnen jetzt? Ja, sicher. Okay. Fast Food. Ja, aber insbesondere Junk Food eigentlich, oder? Definier mal Fast Food. Schnelles Essen heißt das auf Deutsch. Du hast mich vorher, wie ich mein Tablet geholt habe, um noch ein bisschen was dazu zu recherchieren, hast gefragt, ob ich jetzt Fast Food übersetze oder wie. Ja. Das ist ja. Ja, hast du das vor? Das ist ja Deutsch aus der Fremdsprache. Wirklich? Das ist nicht so einfach. Ah, ich brauche ganz dringend mein Zitronenwasser. Das ist der Tee. So, das ist das Zitronenwasser. Ja, Fast Food heißt schnelles Essen. Das heißt, da kann ich eigentlich auch die Karotte, die Paprika, den Apfel, whatever. Das Wurstbrot, das Käsebrot. Kann ich alles schnell essen eigentlich. Du isst sowieso, ich finde, dass du eher ein Fast Eater bist. Ja. Also du isst da ich gern Fast Food. Jedes Essen zum Fast Food. Ja, eigentlich schon. Ja. Naja, aber so der Inbegriff für mich, Fast Food ist was ein anderer zubereitet, wo schon Systemgastronomie ein bisschen dahinter steckt. Bitte? Ja, das ist so das sind diese gastronomischen Stätten, wo man an der Kasse sein Essen bestellt und dann nimmt man sein Tablett mit. Ah, okay. Aber dazu da auch so ein bisschen der Würstelstand dazu. Mhm. Aber nicht so extrem. Aber die Würstelstand-Tradition geht ja jetzt mittlerweile verloren. Ja, da das war ist Fastfood. Dann gibt's nicht mehr. Ja, dieses Fastfood ist weg. Mhm. Aber zum Beispiel, also, was mir aufgefallen ist, dass so bei Fastfood, also die Leute sind mehr so auf exotisches, internationales Essen stängern. Ja, das Kebab ist... Der Kebab ist prädestiniert dafür, ja. Die Kebab? Der Kebab, würde ich mal sagen. Das Kebab? Das Kebab klingt jetzt auch so falsch, aber ich würde den Artikel einfach weglassen. DX. Kebab. Boah, die Katharina, die hat mit uns hier schon mal eine Folge aufgenommen. Die macht ja jetzt die Ausbildung zur Genderberaterin. Mhm. Und das ist die ganz neicheste Form, dass man kann, also hat sie mich gestern, das hat sie mir erzählt, das ist die ganz gleiche Form. Man schreibt keine Artikel mehr, sondern nur mehr D und dann ein X dahinter. Oder man schreibt dann immer Kellner. Oder? Ich weiß nicht. Weißt du, wie das heißt? Ja, integrieren, da schreibt man DX dafür. Oder? Also ist das was Mathematisches? Ja, sicher. Okay. Nein, aber die machen das auch so, wie zum Beispiel, man sagt immer Kellnerin oder Kellner, sondern nur Kellen und dann ein X. Super. Ja. Endlich. Ja, das habe ich gehört. Aber sie hat gesagt, sie glaubt nicht, dass sie das durchsetzt. Naja, das Pennen, ich war auch lange umstritten. Hm. Ich schreibe in letzter Zeit eher mehr so, also entweder, dass es überhaupt nicht geschlechtsspezifisch ist. Das ist das Idealste, dass man Betroffene schreibt zum Beispiel. Die Fast Food? Das Fast Food. Ja, okay. Das stört mir am meisten. Weil es heißt, der Knabe oder der Junge, aber das Mädchen. Warum hast du das Mädchen? Es muss doch die Mädchen hassen. Ja, seit die Mehrzahl haben die Mädchen. Ja, bei der Mehrzahl, das ist aber auch bei die Buben auch die Mehrzahl. Okay. Ja, kannst du das bitte beantworten, warum das Mädchen hast? Ist eine Frau sächlich noch, wenn's noch nicht zur Frau geworden ist oder wie? In jungen Jahren? Erklär mir das. Die junge Frau? Was? Warum hast du das Mädchen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man das irgendwer sagen. Wir haben aber auch keinen Linguistik-Podcaster, bitte. Naja, das interessiert mich voll auf alles, ja, in letzter Zeit. Heute habe ich also auch Fast Food zurückgegriffen. Ja? Nudeln mit Tomatensauce. Geil. Das ist Nudeln, wirklich, es waren hochwertige Nudeln. Dann war das nur passierte Tomaten, wo ich mir so über Kräuter und Gewürze rein da. Und drauf habe ich dann nur das Reststück Parmesan rein da. Das ist innerhalb von 10 Minuten gegangen. Okay, gibt zu, heute habe ich 35 Minuten gebraucht, weil ich einfach extrem langsam bin, weil ich gestern aus war. Aber du kommst von 10 Minuten auf 35 Minuten. Ich habe wirklich so lang gebraucht. Also wie lange brauche ich für sowas? Nee, ja, es dauert einfach länger, wenn man mit dem Rollator in die Küche und Kühlschrank gehen und der fahren muss. Also heute war ich nicht fast. Das ist dann das Slow Food. Ja. Das Genießen. Vorher. Genau, ja, das ist nicht so. Heißt nicht, also ja, wie du vorher schon erwähnt hast, Junk Food und Fast Food, das sind halt zwei verschiedene Welten. Weil ich würde jetzt auch sagen, Falafeldürren würde ich jetzt nicht unbedingt als Junk. Aber das verkaufen. Ist halt auch frittiert. Ja, aber es ist ein wenig Salat drin, es ist ein wenig was Fettiges immer, drin, ja, es ist ein wenig Soße und ein wenig Teig. Ja. Ich finde, das ist gut. Ja, das stimmt ja. Und ich glaube auch nicht, dass das so wieder umgesandt ist. Nein. Also es ist bestimmt besser wie so manche andere, wie wenn man nur jetzt einfach zum Würstelstandl geht und sich dort der Bosner holt oder so. Ja, da sind aber auch Zwiebeln drin. Ja, aber die Zwiebel ist einfach das beliebteste Gemüse der Österreicher, kommt mir vor. Ja, bei dir anscheinend auch. Ja, ich liebe Zwiebel. Aber es gibt ja halt nur was anderes. Aber was mich stört ist, dass bei dem Falafeldürren, also weil, ich meine, es gibt echt nichts Besseres, wenn man beschwipst ist und dann geht man was essen. Das ist so toll. Ich mache das so selten. Stimmt eigentlich, gell? Du holst da eigentlich nie was zum Essen. Ich koche dann immer noch daheim. Mhm. Und dann schaut die Küche am nächsten Tag wieder horrend aus. Wunderbar. So muss das sein. Fast Food, schnell kocht. Nicht zusammengreifen. Genau. Nein, viele Lokale leben ja total davon, wie zum Beispiel eben das Leberkäse-Fachgeschäft. Mhm. Da stehen ja nur Psoffene drinnen, weil sie echt was Deftiges, Fettiges haben wollen. Ja. Mhm. Das passt ja gut. Das kann man gut schlucken. Gut schlecht, glaube ich, ja. Aber man muss halt echt sagen, die Leberkäse-Sämmen vom Leberkäse-Peppi sind nicht einfach qualitativ, glaube ich, hochwertige Leberkäse-Sämmen. Das weiß ich nicht. Woher weißt du das? Ja. Das glaubst du, oder? In meiner Zeit, als ich noch Fleisch aß. Ja. In einer unbekannten Zeit. da habe ich jetzt schon einen Vergleich gehabt zwischen der alten Stadt, wo das Leberkäse um 1 Euro rausgeschossen wird. Und ja, war auch nicht unbedingt schlecht, aber zwar hätte man nicht essen sollen für die Leberkäse. Nee. Da war man schon knapp an der Lebensmittelvergiftung. Und beim Leberkäse-Peppi hast du dann einfach trotzdem dann das Gepäck irgendwie frischer gehabt und mehr Auswahl an Leberkäse. Ja, aber also. Und Leberkassetten ist halt einfach. Was, ein Leber? Kassetten. Aha. Leberkassetten, das ist quasi so ein Ausdruck für die Leberkassetten. Ach so, das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Hm. Das ist wie Chains zum Nehmen. Ja. Passt gut auf Baustelle. voll. Ideal zum Red Bull. Man botzt ja da nicht so damit an. Außer wenn du viel mehr drinnen hast, dann musst du aufpassen. Ja, aber das ist ja wirklich pervers. Ja, das ist dann erst richtig geil. Wirklich, wenn man sich in Kleberkäse mit einer Mayonnaise einigt. Ein Kasleberkäse mit Mayonnaise. Wow. Ja, geil, ha? Ich habe früher so gern Kasleberkäse gegessen. Und so viel, fast täglich, besonders in der Schulzeit beim Buffet. Und da hat es auch nur Junk gegeben. Das verstehe ich nicht. Das Beste, was gegeben hat, war Käsekornspitz. Und da war nicht einmal ein Gemüse oder so drinnen. Ja. Und dann wundert man sich, dass die Schüler so fett sind. Und das nicht nur am Freitag, bevor es zum Heimfahren wird. So schaut's aus. Na, aber was ich vorher noch sagen wollte, beim Fastfood, also ich gehe ja, also wenn ich eigentlich Fastfood essen gehe, gehe ich immer auf einen Falafel-Dürren. Und mich stört es, dass da in... Du gehst auch das zum Chinesen. Und weißt du was? Wo? Ja, das stimmt. Ja, zu dem kommen wir später dann noch. Und, ich hole mir dann einen Falafel-Dürren und mich stört es, dass da kein Rotkraut drinnen ist. Ja. Ja. Weil ich liebe Rotkraut. Aha. Und ich verstehe das nicht. Du konntest dir selber Rotkraut mitnehmen. Das ist viel zu umständlich. Für und dann gebe ich ihm das. Und dann gebe ich ihm das und sage, du hast das. In so einer Tupperdose? Ja. Dann zahlst du vielleicht 50 Cent weniger. Nee, man geht ja. Der greift mir am Kopf und weiß nicht. Und verjagt mich. Man geht ja eben, man kauft sich ja sowas, nur weil man gerade halt die Zeit hat, dass man sich selber was zubereitet. Ja, da müssen wir halt einfach so kleine Rotkrautportionen eingefroren haben. Und zu einer Portionsweise hinbringen und dann rufe ich eine Stunde vorher an. Kennst du schon aus dem Kühlschrank aus? Ja. Obwohl, die haben wahrscheinlich ein Mikro, nehme ich an. Ich glaube, die haben ein Mikro, ja. Und ich muss aber sagen, dass ich es wirklich leckerer finde, obwohl ich ja sonst eigentlich mehr dieser pflanzlichen Kost zugeneigt bin. Ich finde den Falafeldürer immer besser, wenn der Joghurt drinnen ist, als wie mit Hummus. Ich finde, mit Hummus wird es zu trocken. Mhm. Ja, das stimmt. Und Wolfi sagen immer, in den Sierra Falafel Show, das ist der beste Dürüm und da gibt's die besten Falafel. Und das kann wohl sein. Die beste Dürüm-Pizza. Ja. Falafel-Pizza. Falafel-Pizza. Und seine Falafel sind wirklich total lecker. Aber ich mag das mit dem Hummus nicht. Obwohl ich sonst Hummus ja voll gern mag. Du hast ja die Joghurtsoße vom Abi müssen. Ja, und wann greife ich nur Fastfood zurück, wenn ich halt wirklich bis spät am Abend arbeite? Und ich daheim keine Kraft mehr habe, um zu kochen. Und dann finde ich diese asiatischen Schnellimbisse ganz cool. Mhm. Und da finde ich, da gibt es eine recht total tolle Auswahl. Weil man natürlich kann man sich die süß-saure Ente nehmen, die in einer totalen Fettsoße rumschwimmt und weiß nicht, wo, glaube ich, in einer Portion 20 Gramm Zucker drinnen ist. So, so wie das glänzt. Ich habe es ja noch nicht probiert. Aber ich nehme dann zum Beispiel am Abend immer entweder das Curry oder die Fastenspeise des Bruders, weil das ist nämlich voll lecker, gewürzt. Da ist alles gedämpft in so einer total geilen Sauce und mit Tofu und dazu Reis. Und ich finde, das ist ein ganz cooles Essen, so gerade am Abend. Ja. Und das kostet gar nicht so viel. Stehe ich drauf. Und da kriegt man nämlich dann auch eine richtige Gemüseportion. Die kochen das ja immer frisch wieder. Mhm. Das finde ich auch toll. Die kochen das immer wieder frisch auf. Na, weil zum Beispiel am Freitag, wo ich da in die Redoutenseele bei dieser Landesveranstaltung war, über die gesunde Küche, wo es da gegangen ist, da haben sie vorher drüber geredet, eben, dass man ja jetzt Gemüse schon ganz anders zubereitet, pipapo, nicht mehr so verkocht und deswegen die Kinder das lieber essen. Und das ist einmal auf der Bühne gegangen. Und dann hat es das Buffet gegeben. Und das Gemüse war grau. Das hätte meine Großmutter ohne Cent essen können. Das war zerfallen und das war ja nur irgendein Tiefkühlgemüse. So Romanesco. Sag nichts gegen das Tiefkühlgemüse. Nein, ich sage ja nichts, aber ein toller Promenadenhof, sage ich da nur. Mhm. Toller Promenadenhof. Ja, für den großen Salathunger. Nein, da gibt es halt einfach Lokale, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht passt. Und da würde ich im Promenadenhof. Auch dazu erzählen. Mm. Ja. Aber das ist halt nicht unser. Vielleicht fühlen sie da total wohl. Und ich meine, sie haben eine extrem gute Weinauswahl. Hör ich immer wieder. Ja. Aber vielleicht, mir kommt vor, dass. Wie hörst du das? Gerne, mir kommt vor, dass dort vielleicht Essen hingängen, weil sie irgendwas ausstrahlen wollen. It's the place to be. Mm. Voll. Und ich gehe gern essen, weil es, also ich, für mich muss, weil ich Hunger habe. Und für mich muss trotzdem auch irgendwo gesund sein. Mhm. Also ich zeig mir nicht gern so einen Junk eine. Mache ich wirklich nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich zuletzt bei McDonald's war. Wann warst du dort das letzte Mal? Mit dir, wo man Kaffee trinken kann. Stimmt, aber das zählt irgendwie nicht. Ah doch, du hast Pommes gegessen. Ja, haben wir Pommes gegessen. Oder nur ich. Mhm. Nur ich Pommes. Alle drei verschiedenen Pommes-Variationen, was den Abend gegeben hat. Mhm. Variation des Kartoffels. Mhm. Ja. Ich habe recherchiert, dass Maggie wieder abnimmt, oder? Nein, gar nicht. Wird es wieder mehr? Nein, ich habe mal so eine Statistik noch rausgesucht. Die ist total lustig, weil die bezeichnet nämlich diese ganzen asiatischen und türkischen Imbestände oder halt als exotische. Als Ethnik-Gastronomie. Ethnik. Mhm, Ethnik. Wenn wir von Fastfood reden, dann muss ich auch noch in Inder erwähnen. Hillingerheim. Hillingerheim. In Urfa vor dem Bildkreisbahnhof. Der hat in seinen roten Augen. Ah, die Samosas. Nein, ich weiß nicht. Sag da nichts. Sag da nichts jetzt. Ich habe auch nicht über den Chinesen geschimpft. Wo, du warst ja noch nie dort. Ihr glaubst nicht. Wann warst du denn dort? Ja, da war ich sicher schon mal. Wo? Und wo ist der? Ich weiß, was hast du da gegessen? Bei beiden Chinesen. Bei beiden? Aha. Ja. Ja, aber ich meine nicht den Rikscha. Ja, der Rikscha, der ist jetzt in der Altstadt. Ja. Das ist ein Umzug. Genau. Ja. Und dann gibt's gegenüber vom Rikscha gibt's zwei Chinesen. Nee, aber da war bei diesem Inder da am Grünmarkt. Ja. Da war diese komische Sauce mit diesen Knubbeln drinnen. Ah, genau. Und die war so grauslich. Ja, das war schlimm. Naja, die Samosas sind aber geil. Ja, die Samosas sind gut. Aber die kauft er wahrscheinlich auch beim, wie heißt das an? Beim Tamosana. Ja, sicher. Nein, die schmecken nicht so wie uns. Also die. Warst du schon mal beim Drive-In? Ja, sicher. Ja. Logo. Ich glaube, ich war selber noch nie beim Drive-In. Vor der Probe holt man sich auch noch manchmal was vom Burger King. Und da fährst du zum Drive-In? Ja, sicher. Echt? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, kostet das gleiche und du bist viel schneller wieder in der Probe. Nein, dass ihr so oft zum Burger King fahrt, bevor ihr proben darf. Ich zwei Monate einmal. Ach so, okay. Ja. Dann gibt's stark. Für mich Pommes. Wirklich? Pommes und Cola. Ich habe jetzt eine Dokumentation noch angeschaut am Nachmittag von der BBC. Da ist es um Fastfood-Babys gegangen. Kinder, die nur auf so Junk-Fastfood-KFC-Zeug abfahren. Also alles, was so beige-bräunlich ist. Mhm. Ja, ich bin dann eingeschlafen. Aber es hat ungesund gewirkt. Ist es auch. Mhm. Auf alle Fälle gibt es in Österreich ca. 30 mehr ethnische Gastronomien wie Würstelstände. Nicht 30%, sondern 30, circa 30 Gastronomie-Einrichtungen. Okay, das heißt, das ist ziemlich gleich. Mhm. Und es ist eigentlich total erschreckend, weil sowas wie Systemgastronomie, sowas wie KFC, McDonald's, Rosenberger. IKEA. Ja, ist eigentlich auch Systemgastronomie. Das ist auch Systemgastronomie. Ja, drum erwähne ich es ja. Genau, du bist zu schlau. Auf der Skihütte am Hochficht. Es gibt nur 402 Betriebe in Österreich. Das ist eigentlich voll wenig. Gastrobetriebe. Systemgastronomiebetriebe. Systemgastronomie. Das ist der Balken da. Ich kann jetzt die Zahlen nicht mehr ablesen, weil ich mir seit 50 Euro pro Monat zahlen. Vorher habe ich das nur lesen können. Und jetzt steht da dieser gesamte, der ist ein Button, dass ich das kaufen sollte. Drüber. Aber sicher nein. Sicher nicht. Ja, wenn wir da gerade ein bisschen so technische kleine Hickhacks haben, frage ich die Bier einfach einmal, was war denn die Woche dein kulinarisches Highlight? Die Woche? Es ist schon Sonntag. Fastfood-technisch? Ich habe die Woche gar kein Fastfood gegessen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich die Woche wirklich gegessen habe. Oh, ich weiß schon. Also, ich habe ja am Mittwoch diesen Kochworkshop gehabt, wo so ein Speisenanreicherung gegangen ist, vor, während oder nach Chemotherapien und deswegen, dass dort die Menschen einen unerwünschten Gewichtsverlust erleiden. Und ich muss gestehen, es ist ein bisschen was übergeblieben. Und wie die Leute dann weg waren, wollte ich das nicht wegschmeißen, sondern habe die Schokomilch getrunken und ich habe ja eine dezente Laktoseintoleranz. Und dann war das auch noch, da war ja Zartbitterschokolade oben und das hat sich aber da, weil es halt schon eine Stunde gestanden ist, auch oben abgesetzt und war so richtig arg cremig, buttrig. Und vielleicht habe ich nicht nur ein Glas getrunken. Wie viel, das bleibt mein Geheimnis. Und das war extrem geil und sehr lecker. Mhm. Überhaupt, dass ich dann noch wie die FH-Küche nur auf Hochglanz poliert habe. Die haben nämlich am Vortag eine Bierverkostung dort drinnen gehabt. Und der Klaus, weil mittlerweile darf ich ihn ja Klaus nennen, der Klaus gesagt hat, ja, bedien dich ruhig im Kühlschrank. Ich muss eh weiter. Und dann habe ich halt dort ein Bier getrunken und habe die Küche noch auf Hochglanz poliert und habe mir dazu eine coole Nummer rein. Da. Das war eigentlich mein kulinarischer Höhepunkt. Und Link, am nächsten Tag war ich komplett satt. Also eigentlich war, ja, es war super. Ich habe dann ganz wenig gegessen am nächsten Tag, weil ich wirklich satt war. Aber das war wahrscheinlich der ganze Kalorienbedarf, den ich für einen Tag gebraucht hätte. Genau. Das war mein kulinarischer Höhepunkt. Wow. Wow. Das hat mich überhaupt nicht unterbrochen. Das mache ich aber auch selten. Nicht so wie du. Was war dein kulinarischer Höhepunkt? Ja, ich werde auch ein bisschen in so eine Fastfood-Schiene gehen. Ich finde einfach Kornspitz mit Pesto genial. Was? Nicht das, was ich gebacken habe? Ja. Was ist mit den Schokomuffins? Die Schokomuffins waren extrem lecker. Was ist mit dem Nussstrudel? Der Nussstrudel war traumhaft. Und dein kulinarischer Höhepunkt ist ein Kornspitz? Das Omelette war Wahnsinn. Ja, genau. Ich habe da Omelette auch gemacht. Ja. Schon die Wochen. Ja, es war alles geil. Aber? Die Simplizität von einem Kornspitz und einem Pesto ist zum Teil einfach Hammer. Ja, aber das ist auch so, oder? Dass die einfachen Sachen dann oft am besten schmecken. Ja, ja. So wie das Butterbrot mit Salz. Das ist wieder ein Klassiker. Sehr, sehr oft unterschätzter. Ha. Aber eigentlich ist im Brot eh schon so viel Salz drinnen. Ja, okay. Brot mit Butter und keinem Salz. Aber das die Butter ist ja auch so ungesund. Okay, nur Brot, aber ohne Gluten. Was? Ihr habt doch gesagt, dass Gluten kein Problem sind, weil die Leute die Gluten vertragen. Ja, und Salz ist auch kein Problem, weil die Leute Salz vertragen. Ja, ey, aber nicht zu viel. Ja, darum, ich tue hier kein Kilo Salz auf ein Butterbrot drauf. Ja, ey, aber du hast ja überall Salz drinnen. Ja, ey? Ja, was nein. Was gut ist. Und ja. Darum darf man ein bisschen mehr nehmen. Ja, viel hilft viel. Okay. Nein, das stimmt aber, weil da gibt es ja die salzsensitiven und die salzresistenten Menschen. Insensitiv. Mhm. Also wenn das interessiert, der kann das einmal googeln oder mal eine E-Mail schreiben. Das würde ich jetzt nicht näher beschreiben. Mhm. Weil es ist langweilig. Mhm. Aber Salz ist im Fastfood auch oft drinnen. Ja, sehr viel. Ja? Und Fastfood ist ja eigentlich so, da, gute Überleitung, wie du grinst. Ja, und beim Fastfood ist ja trotzdem so prädestiniert für keine qualitativ hochwertigen Lebensmittel, Masse, immer gleicher Geschmack, Quantität vor Qualität. Das finde ich. Mhm. Schon allein, wenn man sich diese Smoothies anschaut. Ich meine, die haben den Namen nicht einmal verdient. Das da gibt, dass einem ganzen Konzentrat zeigt und so. Und dann auch das Ganze, dass das alles mit Plastik ist, weißt? Das ist ja das, der ganze Abfall, der da dadurch produziert wird. Bei so einem Falafeldürüm, da hast du nur Papier. Mhm, ich ein bisschen Alufolie, was du mitnehmen. Ja, das stimmt. Ja, aber die Alufolie, die kann man daheim dann wieder ausglätten und dann kann man es wieder zusammenbücken und für spätere Einsätze wieder bügeln. Mhm. Jetzt kommt dann eh wieder Weihnachten. Dann sieht man es eh in meiner Familie wieder, wer das mit dem Geschenkspapier vom letzten Jahr gemacht hat. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile wirklich aufgehört. Das hat mein, ich weiß nicht, war ich ein Kind, hat das meine Oma tatsächlich gemacht. Mhm. Ja, heute bin ich ein bisschen fertig. Ich glaube, es wird dann Zeit, wieder ins Bett zu gehen. Passt. Abbruch. Danke ja, fürs Zuhören. Sollten wir uns nicht noch was zum Essen bestellen. Ja, McDelivery. Ja, die liefern ja jetzt. Ja. Boah, so ein Burger wäre schon. Da ist so viel Salz dran im Bier. Holst du uns nicht noch was? Von McDonald's. Ich war schon so lange nicht mehr. Bin ich echt froh drauf. Da gehen wir hin. Machen wir sie nur schick. Wie schick. Also beim Promenadenhof gegangen. Ja, sicher. Und dann gehen wir zum McDonald's. Mhm. Das ist ja echt nicht so weit entfernt. Dann zieht man einen Mantel an. Oh, vielleicht ziehe ich mir sogar Unterhosen an. Boah. Mhm. Na passt. Ich schätze mal, in 2 Wochen beschäftigen wir uns bestimmt um irgendein Weihnachtsthema. Ganz sicher machen wir das. Ich freue mich so. Ja. Auf Weihnachten? Auf das Weihnachtsthema. Wieso? Warum? Ich liebe Weihnachten. Naja. Da kommt meine romantische Seite an. Ja, wir können uns ja das nächste Mal über die Völlerei am Weihnachtstisch unterhalten. Passt. Danke fürs Zuhören. Und immer sauber bleiben. Wiederhören.